Das sind die aktuellen Themen. 47 Euro pro Quadratmeter, Besichtigung der Pulverfabrik Liebenau und Jukes im Viertelfinale. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Der Bebauungsplan Gewerbegebiet Hoya Nord soll geändert werden. Das entschied der Hoya Stadtrat am Montagabend einstimmig. Beim Kauf eines Baugrundstückes an der Buchenstraße kostet der Quadratmeter nun 47 Euro. Diese setzen sich zur Hälfte aus den Erschließungskosten zusammen. Am morgigen Donnerstag veranstaltet das Museum Nienburg eine Führung über die ehemalige Pulverfabrik Liebenau. Zwischen 1938 und 1945 wurden auf dem Gelände weit über 40.000 Tonnen Pulver hergestellt. Mehr als 2.000 Zwangsarbeiter kamen hier ums Leben. Die Details zur Führung verrät Museumsleiterin Dr. Christina Nowak-Klimscher. Martin Guse, der die Gedenkstätte dort aufbaut, wird über das Gelände führen und zu sehen sind dann eben Einrichtungen dieser ehemaligen Pulverfabrik und überhaupt das Gelände, was ja sonst nicht zugänglich ist, inklusive fachkundiger Begleitung. Wichtig ist, dass man mit eigenem Auto anreisen muss, weil eben das Gelände so weitläufig ist, dass es nur per Auto zu erschließen ist. Es ist eigentlich im Rahmen auch noch des Begleitprogramms zur letzten Ausstellung oder eben zu diesem Schwerpunkt NS-Zeit, dass wir da auf diesem Gelände eine Führung anbieten in Kooperation mit der Gedenkstätte Pulverfabrik. Zur Alarmierung der Ortsfeuerwehren kam es am vergangenen Montagabend in der Sackstraße in Münchehagen. Der Kachelofen einer Familie löste eine Rauchentwicklung aus. Mit einer Wärmebildkamera konnten weitere Gefahrenstellen ausgeschlossen werden. Verletzt wurde niemand. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für die Basketballer der Hoya Duke stand am vergangenen Samstag das Achtelfinalspiel im Niedersachsen-Pokal gegen den SV Nordenham an. In heimischer Halle setzten sich die Hoyeraner mit einem überraschend deutlichen 79:45 durch und stehen somit in der nächsten Runde. Die Partie begann ausgeglichen. Bei einem Stand von 11:11 in der 9. Minute übernahm Heinrich Träger die Verantwortung in der Offensive und markierte 2 Dreier in Folge. Mit einem 18:0 auf im letzten Viertel entschied Hoya das Spiel vorzeitig. Nordenham hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Am Ende feierten die Hoya Dukes und ziehen dadurch in das Viertelfinale des Niedersachsen-Pokals ein. Gegner wird am 1. April-Wochenende in heimischer Halle der TV Bergkrug sein. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.